Schritt C, Übung 17. A. Unser Chef hat für mich einen Flug nach Brasilien und einen nach Indien buchen lassen. Da werde ich sicher viele Sehenswürdigkeiten besichtigen können.